Genügt es zu beichten, wenn man eine Sünde gegen das 8. Gebot begangen hat? So im 7. Gebot, auch hier ist das zu beachten, wenn man eine Sünde gegen das 8. Gebot begangen hat, genügt es nicht, sie bloß zu beichten, sondern man ist auch verpflichtet, alles zu widerrufen, was man verleumderisch gegen den Nächsten gesagt hat, die Verleumdung, wiedergutmachen, was Fehler oder Mängel, Sünden des Nächsten geht, die er gar nicht hat oder begangen hat. Und allen Schaden, den man ihm verursacht hat, durch irgendwelche Lügen, so weit wie möglich gut machen. Das geht wieder gegen die Gerechtigkeit. Da muss man die Gerechtigkeit, die geschuldete Gerechtigkeit wiederherstellen, so weit wie möglich.